Halleluja, wir beten dich an, Jesus. Du bist das Lamm auf dem Thron. Du bist das Lamm auf dem Thron, Herr. All unser Dank, all unsere Ehrerbietung, all unser Lobpreis geht zu dir. Halleluja, dem Lamm auf dem Thron, das überwunden hat, das gesiegt hat und sich auf den Thron gesetzt hat. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr. Unser Herz fließt über vor Dankbarkeit für alles, was du für uns getan hast und für jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat und leben wird. Wir danken dir. Oh, wir danken dir, dass du deine Liebe ausgegossen hast auf diese Welt, Herr. Und in jedes Herz, das dich aufnimmt. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. In alle Ewigkeit singen wir dir unser Lob. Bringen wir dir unser Lob. Bringen wir dir unseren Lobpreis. Oh, unser Herr, unser König. Halleluja. Oh, der Chef des ganzen Universums. Alle Ehre, Herr. Wir geben dir alle Ehre heute. Alle Ehre. Oh, gib ihm alle Ehre. Alle Ehre dem Herrn, der Herrlichkeit, der alles Lob verdient. Der alles Lob, der alle Danksagung verdient. Alle Stärke, alle Macht, alle Kraft, dir, unserem Gott, dir, unserem König. Oh, Halleluja. Wenn wir nicht singen, dann werden die Steine schreien. Also sing und sag, bring ihm dein Herz der Dankbarkeit, dein Herz des Lobpreises. Danke, Herr, dass wir geschaffen sind, um dich anzubeten, um dich zu loben und zu preisen in alle Ewigkeit. Strom. Ich empfinde das ein warmer Strom, der von ihm kommt, der von dem Lamm kommt, das auf dem Thron sitzt. Ein warmer Strom seiner Liebe, seiner Herrlichkeit, seiner Heilung auch. Halleluja, das Heilungskraft, Heilung, die über dein Herz, über die Herzen strömt. Wo Dinge waren, einfach da heilt er dein Herz, da, ja, er flickt dein Herz. Halleluja. Oh, er macht dein Herz weich, wo es in Gefahr war, vielleicht hart zu werden. Aber seine Liebe macht dein Herz weich. Und seine Liebe ist in dein Herz ausgegossen. Halleluja, wir danken dir für dein Herz der Liebe in uns. Ich danke dir, dass Heilung fließt, wo Heilung gebraucht wird. Wenn du Heilung brauchst von irgendetwas in deinem Herzen, einfach dann streck dich aus, empfang, wirklich empfang seine Heilung. Empfang seine Heilung. Empfang seine Heilung. Halleluja. Danke, Herr, dass du fließt über jedes einzelne Herz und alles gut machst. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und dir gehört unser Herz. Halleluja. Dir gehört unser Herz. Unser Herz schlägt für dich. Unser Herz schlägt für dich. Our heart, it beats for you. Heilungsströme fließen durch die Seelen, durch den Körper. Halleluja. Und alles gut wird, auch im Livestream. Halleluja. Danke, dass Heilung fließt. Halleluja. Kraft, neue Kraft fließt. Weißt du, dass Kraft, Halleluja, dass auch neue Kraft, wenn du neue Kraft brauchst, nimm es gerade, dass neue Kraft, um dich neu auszurüsten für alles, was du brauchst. Halleluja, es ist da. Ergreif die neue Kraft, tritt da hinein. Ich empfinde das wie Kraftmäntel, die Gott austeilen möchte, welche Kraft, wo er Kraft auf dich geben möchte, an dich mit neuen Kraftmantel bedecken möchte. Danke, Herr, für Kraftmäntel. Danke, Herr. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. Wir lieben dich, unser König. Wir lieben dich. Oh, ja, unser Herz gehört dir. Unser Herz gehört dir. Unser Herz gehört dir, Herr. Wunderbar, wir danken dir, dass du uns dein Herz gegeben hast und dass wir das gleiche Herz haben wie du. Wo Schwäche in der Vergangenheit war, da kommt Gott wirklich mit Stärke. Und er weht unter deine Flügel, dass du aufwärst mit Flügeln wie ein Adler. Halleluja. Und Flügeln wie ein Adler. Halleluja. Danke, Jesus. Unser König, unser Herr. Oh, danke, das ist eine richtige Tränkung. Also wo wir unser Herz ihm geben, da antwortet er. Er hat schon vorher eigentlich geantwortet. Halleluja, gießt er aus. Und er liebt es auszugießen, er liebt es, sein Volk zu beschenken. Er liebt es, sein Volk zu füllen, sein Volk zu heilen, sein Volk gut zu tun, seine Braut auszurüsten. Weißt du, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, werden wir zugerüstet, als seine Braut hier auf der Erde zu sein. Halleluja. Und ihn zu repräsentieren. Danke, Herr, für diesen Zurüstungsabend auch. Halleluja, dass wir dich vorstellen können, dass wir dich dieser Welt vorstellen können, wie du wirklich bist. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass du dich uns zeigst, Offenbarung gibst, immer tiefer. Halleluja. Und Herr, wir ruhen an deinem Herzen. Du ruhst an seinem Herzen. Du bist bestimmt, an seinem Herzen zu ruhen. Halleluja. In seiner Brust zu legen, so wie Johannes an der Brust von Jesus lag, der Lieblingsjünger. Und genauso bist du sein Lieblingsjünger. Und er hat Wohlgefallen an dir und liebt dich und freut sich an dir. Und freut sich an dem Herz, das ihm gehört und das ausgerichtet ist auf ihn. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und weißt du, was er von ganzem Herzen liebt, was er am meisten liebt, ist, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst und in uns selbst und in die Dinge dieser Welt setzen, sondern wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Halleluja. Und du kannst es gerade heute Abend mal mit mir jetzt zusammen machen und sagen, Herr, ich vertraue nicht auf mich selber. Vertraue nicht auf die Dinge dieser Welt, auf die Sicherheiten dieser Welt, sondern ich vertraue auf dich. Und mein ganzes Vertrauen ruht in dir, nicht in meinem Verstand, nicht in dem, was ich mir erdenken könnte, sondern in dir. Und ich erkläre, ich mache mich in allem komplett abhängig von dir. Juhu! Und ich bin frei! Und ich bin frei, weil ich abhängig bin von dir! Halleluja! Freiheit ist die größte Freiheit! Halleluja! Danke, Jesus! Oh, danke, Herr. Halleluja. In Jeremia heißt es, 17 heißt es, wer auf den Herrn vertraut, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Und auch wenn Dürre oder was auch immer kommt, dann wird er niemals Dürre haben, weil er auf den Herrn vertraut hat und weil seine Wurzeln tief in den Strom Gottes hineinreichen. Halleluja. Dieses Vertrauen, gleichzeitig, indem du ihm sein Vertrauen ausdrückst, werden deine Wurzeln in ihn hinein getrieben, richtig. Halleluja, deine Wurzeln gehen zum Wasser, direkt zum Wasser und saugen sich voll mit dem Wasser. Du bist dieser Baum, der am Wasser, an Wasserbächen, an Strömen, den Strömen Gottes gepflanzt ist. Halleluja. Und Frucht bringt. Auch wenn andere, ja, wenn die Welt Dürre erlebt, wirst du, wo du an ihn, deine, in ihm seine Wurzeln hast, niemals Dürre haben. Wir werden niemals Dürre erleben, sondern wir sind voll gefüllt. Halleluja, mit seinem Wasser. Und wir bringen Frucht. Wir bringen Frucht zu jeder Zeit, weil wir am Wasser gepflanzt sind. Halleluja. Weißt du, denk nie mehr, oh, der Herr führt mich in eine Wüste oder so. Kann sich mal gefühlsmäßig so anfühlen, aber du bist ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Vielleicht ist mal außen um dich rum Wüste, aber in dir ist der Strom Gottes. Und der fließt. Und ja, gerade jetzt, nimm einfach auf, der Strom Gottes ist hier. Nimm auf am Strom Gottes. Oh, danke, Herr, dass du jeden mit dem Strom Gottes tränkst. Mit Weisheit, vollgefüllt mit Freiheit. Die Stricke sind abgeflogen. Halleluja. Halleluja. Vollgefüllt mit dem lebendigen Gott, mit lebendigem Wasser. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wenn du was empfangen hast noch, ein Eindruck, eine Vision, wo Gott noch jemandem dienen möchte oder ein Wort für uns alle hat oder für jemanden am Livestream, dann komm einfach nach vorne und gib es weiter. Halleluja. Halleluja. Ich hatte den Eindruck wirklich für jemand, wo dir macht dein Magen große Not, und ich habe sowas Ähnliches gesehen, so wie Heliobacter oder sowas, und es macht dir große Not. Ich weiß nicht, ist es jemand hier einfach mit sowas im Magenbereich, was dir Not macht, oder ist es jemand über Livestream, einfach so ein Heliobacter-mäßig irgendwie sowas, also solche Bakterien im Magen oder wie auch immer das Ding da heißt. Ist da jemand live hier oder ist jemand das über Livestream? Okay. Halleluja. Schreib mir einfach gleich eine E-Mail, wunder@glorylife.de, weil ich bete jetzt für dich. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du jetzt diese Situation in Bezug auf den Magen jetzt berührst mit deiner Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hineinfließt, Herr, in diesen ganzen Magenbereich und was auch immer sich da gebildet hat, was einfach diese Not macht, das Heliobacter oder so ähnlich, heißt, Herr, wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, das muss jetzt weichen und es muss deinen Magen verlassen. Und wir rufen göttliche Gesundheit jetzt aus in deinem Magen, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Und dann habe ich noch jemand anders gesehen, und zwar ein Problem mit dem Sprunggelenk. Ich glaube, dass das jemand hier ist. Ein Problem bei dir. Ja, komm her. Halleluja. Genau, helf mir mal kurz auf. Halleluja. Okay, welches Sprunggelenk ist es? Das linke, da. Was ist da passiert? Das ist irgendwie dick, ne? Ja. Es soll eine Arthrose sein, aber es wird neuerdings gegen Abend immer so dick und tut weh. Ja? Ja, also jetzt der Schmerzen. Halleluja. Okay, das habe ich gesehen. Streckt einfach eure Hände aus zu ihr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du jeder Not begegnet bist durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Danke, Heiliger Geist, dass du diese heilende Kraft, die aus den Wunden von Jesus fließt, Herr, jetzt hineingibst in dieses Sprunggelenk in dem Namen Jesu Christi, Herr. Vater, ich befehle jeder Arthrose, dieses Sprunggelenk zu verlassen, jede Abnutzung regeneriert zu werden, Herr, jede Schwellung zurückzugehen jetzt in dem Namen Jesus, Herr, jeder Schmerz jetzt rauszugehen durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. In Jesu Namen, jetzt, da kommt's. Danke, Jesus. Oi. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Wie ist denn jetzt mit den Schmerzen? Ich kann es noch nicht sagen. Ist besser. Ja. Jesus, beweg's mal weiter. Ja? Ja, beweg's mal weiter. Halleluja. Ist jetzt besser? Ja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Die Schmerzen gehen von uns ganz raus und die Schwellung geht zurück in Jesu Namen. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hat noch einen Eindruck gehabt für irgendetwas? Und zwar, ich habe gesehen, also an so einem Felsüberhang, eine Person, die im Vorstieg geklettert ist, also gesichert durch ein Seil. Und der Fels steht für Gott. Und in der hebräischen Bibel wird Gott selbst circa 35 Mal als Fels bezeichnet. Also, dass wir sicher stehen in Gott, dass wir da unsere Zuflucht haben, unsere Geborgenheit. Und das Seil, wir können gar nicht irgendwo runterfallen, weil wir sicher sind, wir sind safe. Und im Alten Testament, die Hure Rahab hat ja mittels einem Seil auch diese beiden Kundschafter gerettet eigentlich. Ja, und wir halt einfach festgegründet sind, uns festkrallen, wie jetzt halt an dieser Felswand, in Gott festgekrallt sind, sicher sind und wir können nicht fallen. Hat da noch jemand Eindruck? Ich habe Eindruck an der Schulter. Also ja, jemand entweder an der rechten Schulter oder sogar an beiden Schultern. Schmerzen. Setze jetzt im Namen Jesu einfach die Schöpfung Ordnung Gottes in deine Schultern frei. Ich spreche zu den Bändern, Muskeln, Sehnen, Nerven, dass sie in die Schöpfung Ordnung Gottes kommen. Dass jetzt alles Schwere einfach weichen muss. Jedes Joch, was sich auf deinen Schultern draufgesetzt hat, ist einfach zerbrochen in Jesu mächtigen Namen. Durch Umstände, durch Leute oder durch gesprochenes Wort. Du bist davon nicht mehr betroffen, sondern frei und los. Es ist von deinen Schultern genommen, weil Jesus es vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Und ich setze Leichtigkeit einfach in deinen Schultern frei. Und Leichtigkeit in deinen Gedanken, Leichtigkeit in dein Herz hinein. Und jede Last ist bei Jesus. Wow. Lieb dich so sehr. Oh. Ich spüre wirklich seine verwandelnde Kraft auch für dich, auch für deine Seele. Halleluja, in Jesu Namen, wirklich Verwandlung von jedem Trauma in Jesu Namen. Danke, Vater, Herr, für deine verwandelnde Kraft, gerade jetzt, Herr, die wirksam wird, Herr, in ihrer Seele, Herr. Danke, Herr, dass sie neu ist, Herr. Herr, durch dich, Jesus, Herr, danke, Herr, dass du dich identifiziert hast mit ihr, Herr. Und danke, Herr, dass sie sich jetzt identifizieren kann mit dir, Jesus. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, dass du das alte Ich rausnimmst und dass du ihr das neue Jesus-Ich gibst, Herr. In Jesu Namen. Nie mehr die gleiche, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Ich hatte noch den Eindruck, dass jemand Probleme irgendwie an den Zehen hat. Ne. Stimmt, da war was. Habe ich aber nicht dran gedacht. Okay. Noch jemand sonst irgendwie Probleme mit Zehen oder Fußpilz oder irgendwas? Also, ist ja keine Schande. Ist ja keine Schande. Oder Hammerzeh oder. Sag mal jemand. Ganze Paket. Du kriegst das ganze Paket. Also beide das ganze Paket. Halleluja. Fang mit dir. Bei dir ist es der. Die zwei großen Zehen. In Jesu Namen befehle ich jetzt in dem Namen Jesus, den Nägeln in die Ordnung Gottes zu kommen, den Fußnägeln in die Ordnung Gottes zu kommen, normal zu wachsen in Jesu Namen. Sagen, der Weg, ihr wachst den Weg, wie Gott es möchte. In dem Namen Jesus, Nägel, ihr geht jetzt in die Schöpfungsordnung Gottes. In dem Namen Jesus, Halleluja, und alles andere weicht. In dem Namen von Jesus, jeder Schmerz geht raus. Einfach 10 jetzt in die Ordnung Gottes, 10 Nägel in die Ordnung Gottes. Und ich sage, kein Problem mehr. Es wird kein Problem mehr sein. Kein Problem mehr. In Jesu Namen. Halleluja, du hast sie geheilt. Danke, Jesus. Ich befehle jetzt auch diesem großen Zeh wirklich in die Ordnung Gottes zu kommen und allen Zehen in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich danke dir für deine heilende Kraft der Wiederherstellung und ich sage wirklich 30 Jahre zurück. Sagen wir das, ja. Sind wir mal großzügig. 30 Jahre zurück jetzt in dem Namen Jesus, bevor irgendein Problem aufgetaucht ist, in Jesu Namen. Ich sage, deine Zehen sind ein Starkpunkt in deinem Körper, kein Schwachpunkt, sondern Starkpunkt in deinem Körper. Und ich setze Stabilität, Standfestigkeit, Schmerzfreiheit frei. In Jesu Namen danke dir für deine Heilungskraft, die jetzt hineinfließt und alles wiederherstellt. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Halleluja. Du hast noch einen Eindruck? Mhm. Also ich sah eine Perle, eine kostbare Perle, und die wurde dann riesengroß. Und die war hier in unserer Mitte. Und das ist diese Perle, die man auch kennt in der Bibel, in diesem Ackerfeld. Und Jesus war wirklich bereit, alles zu zahlen, um diese Perle zu bekommen, um jeden Einzelnen quasi. Ja, die Perle steht auch für jeden Einzelnen von uns. Und dann habe ich so gesehen, wie manche haben diese Perle so ihre Hand an die Perle gehalten. Und ich empfinde, weil es ja auch so, dass für uns ist ja auch die Perle so wie das Reich Gottes. Und wenn wir können wirklich alles. Also Jesus hat ja auch alles gegeben, um die Perle zu erwerben. Und genauso können auch wir alles geben, alles weggeben, um nur dieses Reich Gottes, um Jesus zu haben. Und ich habe mich auch erinnert, zum Beispiel als Salomo, der hat so riesen Gärten und alles gebaut. Und in Prediger, der hat alles Mögliche gemacht, echt. Und in Prediger steht da nachher so, zu welchem Ergebnis ist er gekommen, zu welchem Schluss. Ja, ist eh alles vergänglich. Aber Gottes Reich, Gott, was Gottes Willen, Gottes Bestimmung, all das ist ewig. Und mir kommt es so vor, dass Gott uns so eine Offenbarung noch geben möchte, allen, die das möchten, einfach für sein Reich, ja, für sein Reich. Und du kannst dich einfach da mal innerlich ausstrecken, ja. Und ich bete jetzt einfach mal, ja, danke Herr, einfach für diese neue, tiefe Offenbarung, Herr, für dein Reich, für dein ewiges Reich, für dein ewiges Reich, für dein ewiges Reich, für das wir bestimmt sind. Dein Reich komme, dein Reich komme, dein Reich komme, auch durch uns, Herr. Dein Reich, du richtest dein Reich auf, hier auf dieser Erde, Herr. Danke, und wir halten nichts mehr zurück. Dein Reich ist kostbar, dein Reich ist es wert, du bist es wert, ewiger König, unser König. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt hören wir das Wort von unseren mächtigen Predigern. Und wer fängt an? Yeah! Juhu. Ja, ich hatte, vorher hatte ich so, wo wir im Lobpreis waren und wo Irina dann auch so gesprochen hat über Fülle, hatte ich so das Bild, wo Mose gegen den Fels geschlagen hat. Ne? Also Gott hat ja gesagt, er soll gegen den Fels schlagen und dann kam ja Wasser aus diesem Felsen. Beim zweiten Mal hat Gott zu Mose gesprochen, hat gesagt, du sollst zu dem Fels sprechen. Ja? Mose hat dann leider wieder geschlagen. Fand Gott nicht so gut. Es kam trotzdem Wasser raus. Aber Gott hat eigentlich gesagt, spreche zu diesem Felsen. Ja? Und dieser Felsen, wenn wir das im Korinther, ich glaube im Korinther steht es irgendwo, ich weiß nicht wo, aber ich habe es schon mal gelesen. da steht, ja, dieser Fels ist letztendlich Jesus. Ja? Und Jesus wurde einmal geschlagen am Kreuz, aber das zweite Mal war eigentlich der Teil, wo man zu Jesus sprechen sollte. Und dann kam das Wasser. Versteht ihr? Und ich hatte das so als Bild auch nochmal vor mir, ne? Wo Mose da stand. Eigentlich hätte er sollen sprechen, aber er hat geschlagen. Und letztendlich, wenn Jesus dieser Fels ist, er wurde zum ersten Mal geschlagen, aber jetzt sind wir in der Zeit, wo wir sprechen dürfen. Ja? Jetzt sind wir zu der Zeit, wo wir nicht mehr irgendwas kreuzigen müssen oder irgendwie irgendjemand steinigen müssen oder keine Ahnung was. Jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir direkten Kontakt haben zum Vater, zu Jesus, wo wir einfach zu ihm kommen dürfen mit allem, was wir brauchen. Und was kommt? Es fließt, die Quelle fließt. Ja, wir brauchen nichts mehr uns anstrengen, wir brauchen nicht mehr irgendwo dagegen schlagen, wir brauchen nicht mehr hämmern oder irgendwas, sondern wir müssen nur zu Jesus kommen und das ist es. Die Quelle fließt. Es ist eine Quelle, die niemals versiegt. Ja? Und da hatte ich einfach so den starken Eindruck für uns alle als Ermutigung auch. Ja? Wir versuchen tagtäglich wir werden immer besser, aber wir versuchen, ja, ab und zu sind wir der Versuchung ausgesetzt, es noch selber zu tun, um es so zu formulieren. Ja, und ich möchte uns einfach da ermutigen, wirklich hatte ich so das starke Bild, wir müssen eigentlich nur diese Quelle anzapfen. Ja, wir müssen gar nicht mehr viel tun aus unserer eigenen Kraft. Wir müssen nur diese Quelle anzapfen und in dieser Quelle ist alles. Und diese Quelle, so hatte ich das einfach vorher auch, ja genau, diese Quelle ist letztendlich gerade hier. Ja, Jesus ist hier, diese Quelle ist hier, dieser Fluss ist hier, den wohl auch Irina gesagt hat. Na, dieser Fluss, der ist einfach hier, wo alles drin ist, was du brauchst, wo alles drin ist, was du für deinen Alltag brauchst, wo alles drin ist, was du in diesem Moment einfach brauchst und noch mehr, ja, und noch mehr, da ist einfach die Fülle drin. Und in dieser Fülle letztendlich, da ist auch seine Liebe drin, da ist sein Halt drin, da ist seine Versorgung drin, da ist die Freude drin, ja, Astrid, die Freude. Da ist, wie gesagt, da ist wirklich alles drin, da ist die Weisheit drin. Und das Wichtige für uns ist es einfach, anzuzapfen, letztendlich zu Jesus zu kommen, zu diesem Fels zu kommen, ihn zu bitten, ihm zu sagen Danke, ihm zu sagen, Herr, lass es fließen, ne? Es ist ja letztendlich da und du musst da keinen Handstand mehr machen, du musst da keinen Überschlag mehr machen, du musst nicht irgendwas anderes trainieren oder tun oder irgendeine Formel auswendig lernen, sondern das Einzigste, was Jesus von uns möchte, ist einfach, dass wir zu ihm kommen mit einem Herz der Hingabe und sagen, Herr, hier bin ich, ich weiß, du machst es. Wir hatten vorher Vertrauen. Jesus will nicht mehr als unser Vertrauen. Ja, ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt, noch so intensiv habe ich so gebetet, was will Gott eigentlich? Was ist Gott eigentlich wichtig? Was will er denn so? Ja, das beschäftigt mich immer wieder so, ja, was möchte er? Und ich bin wirklich auf den Schluss gekommen, er will nur mein Herz. Er will mich haben. Ne? Es ist ihm, egal ist es nicht, aber ob ich jetzt sündige oder irgendwas falsch mache. Ja, es ist nicht gut. Klar, es ist Trennung vor Gott, aber es ist nicht der Hauptpunkt. Na, es ist nicht der Hauptpunkt, sondern das Allerwichtigste, was Gott wichtig ist, ist, dass ich mit meinem Herzen zu ihm komme und sage, Herr, hier bin ich, benutz mich, gebrauche mich, ich bin für dich da. Herr, mach du, was du möchtest. Und alles andere kommt von allein. Ja, du kannst dich noch so anstrengen, alles richtig zu machen. Ich sag dir, am Ende des Tages, du wirst überlegen und sagen, Mist, ich hab's wieder nicht geschafft. Ja, es wird einfach nicht funktionieren. Und da kannst du alles Mögliche tun da dafür. Du wirst es nicht schaffen. Spätestens am zweiten, dritten oder vierten Tag wird irgendwas passieren, wo du sagst, okay, wieder versagt. Aber auf das kommt's Gott nicht drauf an. Überhaupt gar nicht. Es kommt auch nicht drauf an, wie viel Geld du den Armen gibst. Es kommt nicht drauf an, was du alles Tolles tust. Ja, sondern dein Herz, ne? Dein Herz, die Liebe ist es letztendlich, auf was es Gott drauf ankommt. Ja, in der Bibel steht, ne? Und hätte ich, was weiß ich, alles getan und das getan und jenes getan. Aber wenn ich es ohne Liebe mache, wenn ich es ohne Gott mache, wenn ich es ohne diese Beziehung mache, dann ist es nichts wert. Nichts wert. Und das ist bei mir einfach nochmal so tief reingegangen, ja, wo ich einfach wusste, Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott will mich. Gott will mein Herz so, wie ich bin. Das Einzige, was ich tun muss, ist mein Herz zu öffnen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ja? Und der Rest macht er. Den Rest macht einfach er. Ja? Er hat es in mein Herz gelegt, dass ich das ein oder andere ablege, ja. Er hat's in mein Herz reingelegt, dass ich nicht mehr sündige. Er hat's in mein Herz reingelegt, dass ich Geld spende. Er hat's in mein Herz reingelegt, was auch immer. Er führt mich, ne? Wenn du alle Bereiche deines Lebens ihm gegeben hast, dann führt er, dann macht's er und er macht's großartig und er macht es. Aber er braucht dich, er braucht deine Offenheit, er braucht dein Herz, ja, um arbeiten zu können. Ja, um arbeiten zu können. Und das Schöne ist, ja, es ist nicht wie in der Welt, ja, wenn du jemand dich ganz hingibst, der das dann vielleicht ausnutzt und, na, das meiste dann für sich einkassiert, sage ich jetzt mal. Nein, bei Gott ist es gerade andersrum. Wenn du ihm dich komplett hingibst, dann kriegst du mehr zurück, als du überhaupt geben kannst. Das ist sein Herz. Das ist seine Fülle. Das ist seine Liebe. Das ist Gott. Das ist Gott. Und diesen Gott zu erleben, wirklich so tief zu erleben und immer tiefer reinzugehen, ja, das möchte er für uns. Und da habe ich einfach, ja, mein zweiter Eindruck war einfach, dass wir wirklich, ja, tiefer reingehen dürfen, dass er einfach reinzieht und sagt, komm doch weiter. Wenn du sagst, ja, ich bin doch schon weit, dann sagt er, nein, komm doch weiter. Sein Herz ist so tief, ja, das ist so, wow, das hört gar nicht auf. So weit können wir, glaube ich, gar nicht im ganzen Leben gehen, um dieses Herz von Gott irgendwie zu erfassen, zu verstehen oder was auch immer. Das ist so tiefgreifend, dieses Herz. Es ist so voller Liebe für dich und für mich. Und da dürfen wir uns, da lädt er uns ein. Komm weiter. Hör nicht auf. Ne? Und wenn du schon ziemlich weit bist, ich sag dir, mach weiter, geh weiter. Da geht's noch viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel weiter. Und ich glaube einfach, da möchte er uns heute reinziehen, noch mehr reinziehen in seine Liebe, noch mehr reinziehen in diese Hingabe. Und da möchte ich einfach jetzt noch beten für uns, ja. Herr, ich danke dir einfach, dass du uns so sehr liebst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du so, so genial bist, dass du so gnädig bist, dass du so, wow, diese Agape-Liebe, die ist wirklich überwältigend. Und ich danke dir, dass diese Liebe auch ausgegossen ist, unser Herz. Ich danke dir, dass du uns rufst, dass dieser Liebesruf da ist, dass wir tiefer gehen dürfen, dass wir weiter reingehen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, der heute da ist, der zuhört, Herr, weiter reinziehst in deine Liebe, Herr. Ich danke dir, Herr. Und wir machen unser Herz heute wirklich noch mehr auf und sagen, Herr, hier bin ich. Zieh mich rein. Ich bin da. Halleluja. Amen. Ist das stark? Weißt du, das macht dich glücklich, geliebt zu werden und lieben zu dürfen. Und die Liebe ist in dir. Gottes Liebe ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in dein Herz. Weißt du, und diese Liebe, das ist wie, ist ja immer ein Springbrunnen in mir. So ein Springbrunnen. Oh, da ist Wasser. Wasser, weißt du, lebendiges Wasser. Wasser, das dich nährt, das dich erfrischt. Oh, das ist eine Quelle, die niemals aufhört. Die fließt und fließt und fließt und fließt und fließt. Oh, und Gott sagt heute, zapf sie an, zapf sie an, zapf diese Quelle in dir an. Oh, weißt du, da ist ein Fluss, da gibt's keinen Stillstand. Da ist alles, was du brauchst. Alles, alles, alles, was du brauchst. Alles. Alles, was du für deinen Alltag brauchst. Alles, was du für deine Familie brauchst. Was du für deine Nachbarn brauchst. Was du brauchst, um hinaus in die Welt zu gehen. Für deinen Auftrag. Alles, alles ist da drin. Weißt du, wir sollten aufhören. Aufhören, immer auf anderes, auf Menschen zu bauen. Auf Menschen zu vertrauen. Jetzt nicht, dass mir misstrauisch werdet, ja. Aber sozusagen, wenn jetzt die Manuela mich nicht immer anschaut, dann bin ich verloren, ja. Verstehst, was ich meine? Sondern der Herr ist unsere Hoffnung. Gott ist unsere Hoffnung. Er möchte, dass wir auf ihn schauen, von ihm ziehen. Aus ihm kommt alles hervor. Wir können nichts selber aus uns vollbringen. Weißt du, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn so dringend, so verzweifelt. Oh Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ohne dich können wir nicht sein. Ohne dich können wir nichts tun. Wir brauchen dich, Herr. Oh, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Oh, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Oh, und bist du bereit? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Weißt du, das ist ein Preis, der nicht in Dollar oder Euro oder Gold oder Silber gewogen wird, sondern der Preis ist dein Herz, dein Leben, dein ganzes Leben, alle Bereiche deines Lebens. Das ist der Preis. Und ich sag dir, es ist ein geringer Preis. Weil wenn du dein Leben hingibst, wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du das Leben gewinnen. Dann wirst du das Leben in voller Fülle leben können. Dann kann dieser Brunnen in dir sprudeln wie noch nie zuvor. Dann kannst du nehmen von diesem Wasser wie noch nie zuvor. Weißt du, Gott ist unsere einzige Zuversicht. Er ist unser einziger Halt. Er ist der Einzige, der uns in unsere Berufung hineinführen kann. Er ist der Einzige, der was Gescheites durch uns vollbringen kann. Weißt du, er macht was Gescheites. Was Gescheites macht er? Verstehst du? Er macht keinen Gruscht, ja? Irgendetwas, das irgendwann mal zusammenbricht oder keinen Bestand hat, sondern was er vollbringt, was er durch dich vollbringt, hat ewigen Bestand, hat ewige Auswirkungen. Weißt du, darum lasst uns heute ein für alle Mal beschließen. Wir machen jetzt Schluss mit dem eigenen. Wir machen jetzt Schluss mit den Werken des Fleisches. Wir machen jetzt Schluss, dass wir immer das selber machen möchten. Weißt du, das machen wir ja jetzt nicht oftmals bewusst, sondern das sind einfach nur so alte Prägungen in unserer Seele. Aber weißt du, du bist ja nicht mehr alt, du bist neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Weißt du, du bist jung, dynamisch, fit, aktiv. Und es gilt, egal ob du 20 bist, ob du 50 bist, ob du 70 bist oder ob du 100 bist. Jung, dynamisch, fit, aktiv. Weil wir sind nicht vom Äußeren abhängig. Wir werden gespeist von dieser Quelle in uns. Von dieser Quelle in uns. Von dieser Quelle in uns. Oh, weißt du? Ah, weißt du? Da verreißt sich hier. Weißt du, da kommt Kraft. Da kommt Kraft, weißt, spür mal in dich rein, sieh mal diese Quelle in dir, weißt du, das ist Kraft, Kraft, Kraft und Stärke, da gibt's keine Schwachheit, da gibt's kein Lahmen, da gibt's kein Hinken, weißt du, Kraft, Kraft und Stärke, du wirst von deinem Gott gespeist, von dieser Quelle, von dieser unendlichen Kraft, oh, weißt du, da ist Kraft, da ist alles, alles, was du brauchst. Ich sag dir, nimm's. Lass diese Quelle nicht einfach quellen und nimm sie nicht. Das wäre schade. Weißt du, wir sind Schwaben. Wir nehmen alles. Wir nehmen, weißt du, du greifst zu. Du greifst zu. Und selbst wenn jetzt Hamburger zuschauen, die sind jetzt in diesem Fall auch Schwaben und greifen auch zu. Lass uns heute Abend wirklich dieses eigene ablegen. Lass uns wirklich noch tiefer auf Gott vertrauen, auf ihn zu schauen und zu ziehen von ihm, der in uns lebt. Amen. Das ist die Astrid, gell? Das ist wie so ein Liebes-Tsunami, der alles wegspült. Ja. Da bleibt nichts mehr übrig hier. Weißt du, Gott gebührt die Anbetung. Weißt du, er ist das Lamm auf dem Thron, ja? Er regiert, weißt du, er ist unser König, weißt du? Jesus ist das Lamm auf dem Thron, er regiert. Er macht alles neu. Er hat den Sieg. Weißt du, Jesus hat den Sieg. Er hat den Sieg. Da gibt's nicht Mut mehr. Jesus hat den Sieg. Er hat's vollbracht. Es ist besiegelt. Es ist bezahlt. Es ist amtlich. Es ist verordnet. Es ist beschlossene Sache. Da gibt's keinen Weg rechts und links vorbei. Jesus hat den Sieg, ja. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich studiere in letzter Zeit so ein bisschen über Anbetung. Ja, was ist Anbetung? Ja, es heißt ja in Johannes 4, Gott sucht Anbeter. Warum sucht er überhaupt Anbeter? Das ist so eine Frage. Ja, was will Gott überhaupt? Ja, er sucht Anbeter. Ja, er sucht Anbeter. Und ich habe da ein bisschen studiert, warum braucht Gott Anbeter? Was hat er davon? Oder was haben wir davon? Ja. Die Anbetung macht den Unterschied und letztendlich geht es immer um die Anbetung. Ja, dem Teufel geht es auch nur um die Anbetung. Ja, es geht in der Welt geht's überall um Anbetung. Was, auf was fokussierst du dich? Auf was bist du ausgerichtet? Auf was schaust du? Ja, gibst du den Umständen die Anbetung? Gibst du deinen Problemen die Anbetung? Wem gibst du die Anbetung? Ja, und deswegen sucht Gott Anbeter, weil wenn du dich fokussierst mit der Anbetung, es macht den kompletten Unterschied, ja. Wenn du, ich kam dann auf 2. Chronike 20, wenn du Anbetung suchst, ja, dann ist das entscheidende Kapitel in der Bibel. Josaphat, der belagert wird von den Feinden, ja. Und da gibt's so geniale Stellen, ja, da heißt es, und als das Volk anfing anzubeten, ja, legte Gott einen Hinterhalt, ja. Und dann heißt es so schön, die Feinde halfen sich gegenseitig umbringen, ja. Und das ist wirklich, wenn du Anbetung betreibst, ja, der Teufel hilft sich gegenseitig, die Dämonen helfen sich gegenseitig, sich umzubringen. Das macht einen Unterschied, weißt du, es ändert die Situation, es ändert die Atmosphäre, es ändert einfach alles. Wenn du Gott über deiner Situation, egal über was, die Anbetung gibst, ja, die Ehre gibst, ja, ihm alles anvertraut, haben wir schon gehört, ihn vertraust in allen Lagen, Herr, ich vertraue dir hundertprozentig, ja. Ich habe so eine Definition von Anbetung gelesen, es gibt ja unpassende Definitionen, das heißt Anbetung, da hieß es Anbetung, heißt sich mit dem, was du hast, nur mit dem, was du hast, in seine Kraft zu stellen, ja, in seine Gegenwart zu stellen, ja, mit dem, was du hast, Herr, dir gehört mein Leben, ja. Dir gehört mein ganzes Vertrauen, egal was ist, ja. Ich habe mich dir anvertraut, ja. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren, mit allem, was ich habe, ja. Du bist würdig, mein Leben zu haben. Du bist würdig, meine Anbetung zu haben. Du bist würdig, mein alles zu haben, ja. Und fang mal an, das zu machen. Fang mal an, das Gott wirklich die Ehre zu geben. Ja, auch wenn's mal nicht so lustig aussieht. Wir haben neulich da Ehevorbereitung geübt oder Verheiratung geübt. Das war so lustig. Und da heißt es so in den Eheversprechen, ja, verspricht man sich in Zeiten, wo es nicht so gut aussieht und in Zeiten, wo es besser aussieht, ja. Einfach, Gott, ich gebe dir die Ehre über allem, über mein ganzes Leben, ja. Und er ändert Situationen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wenn du ihm die Ehre gibst darüber und sagst, Herr, du bist König darüber, du bist der Sieger. Du bist der Sieger über meinem Geschäft, Herr. Du bist der Sieger über meinen Finanzen, ja. Du bist der Sieger über über allen Umständen, die es gibt, ja, über allen. Ihm die Ehre geben in allen Lebensbereichen. Und da heißt es so schön, und als sie anfing, ihm die Ehre zu geben, legte Gott einen Hinterhalt, ja. Ja? Und er sagt, es ist nicht eure Sache, den Kampf zu kämpfen. Weißt du, es ist unsere Sache, ihm die Ehre zu geben. Es ist unsere Sache, ihm anzubeten über Deutschland. Herr, du hast den Sieg über Deutschland, ja. Jedes Knie muss sich beugen. Jeder Dämon muss dieses Land verlassen, weil dir dieses Land gehört, ja. Weil dir Europa gehört, ja. Weil dir alles gehört, wo ich meinen Fuß drauf setze. Dir gebührt der Sieg, ja. Niemand anders, ja, niemand anders. Dir gebührt alle Ehre, weil du gut bist, du bist würdig und du bist stark und du hast den Sieg vollbracht, ja. Ja, der Sieg ist da, weißt du, lass uns das erkennen, der Sieg ist da, es gibt keinen Zweifel mehr. Jesus hat den Sieg vollbracht, egal wie der Dämon rumrennt und große Veranstaltungen macht, ja. Gott hat den Sieg, weißt du, es heißt, er lacht über seine Feinde, ja, er sitzt auf seinem Thron und kugelt sich, weil der Sieg ist da. Wann hast du dich das letzte Mal gekugelt? Ja, die Astrid hat sich jetzt wunderbar gekugelt, ja. Lass uns der Astrid nachfolgen, ja. Kugel dich einfach, ja. Kugel dich einfach. Kugel dich einfach, ja. Gott hat den Sieg, ja. Ja, da kommen Diagnosen an, da kommt das an und jenes an. Gott hat den Sieg, ja. Lass uns das nicht vergessen, ja. Gott hat den Sieg, ja. Und der Feind will immer dich versuchen zu fokussieren auf die niederen Sachen, auf das, was unten ist, auf das, wo er sich aufplustert. Ja, guck nicht so viele Nachrichten. Ich sag's dir, guck nicht so viele Nachrichten, ja. Bestell deine Zeitung ab, ja. Das bringt alles. Ab und zu muss man mal was lesen, ja, sonst, dass man nicht ganz. Damit man weiß, wie man beten kann, sagt, Herr, du hast den Sieg, ja, über die Umstände. Du hast den Sieg über jede Schlagzeile, ja, über die Tagesschau. Gott hat den Sieg über die Tagesschau, ja. Wenn sie da erst hier den Wunder-Newsletter vorlesen, ja, was ist passiert? Ja, das ist der Sieg, ja. Ja, Gott triumphiert in diesem Land. Lass uns das nicht vergessen, ja. Du kannst beten aus den, ja, oh, es ist alles so schlecht und her und greif doch ein und tu doch. Aber ich sagte, er hat schon den Sieg vollbracht, weißt du. Er wartet jetzt, bis die Feinde ihm zu Füßen gelegt werden. Ja, Jesus ist in der Ruheposition und erwartet, ja, dass wir diesen Sieg einnehmen, dass wir ihm die Ehre geben über den Situationen, dass wir ihn anbeten über den Situationen, ja. Weil der Sieg ist da. Es ist vollbracht. Amen. Halleluja. Ja, wir haben heute so viel davon gehört, wir sollen näher zum Herrn und ja, wir sollen an seine Brust liegen und so. Und ja, ich möchte euch einfach kurz auf eine Reise wieder mitnehmen an den Ort, wo wir eigentlich hingehören. Und ja, ihr könnt einfach die Augen zumachen, wenn ihr mitkommen wollt. Und ja, ich habe das Bild heute Morgen einfach gesehen. Stellt euch wirklich ja, den Thron vor. Den Thron, überall ist Licht. Es ist schön, es ist voll Frieden, es ist alles leicht. Und auf dem Thron sitzt unser Vater, unser himmlischer, liebender Vater. Oh, und der Vater, es ist nur Liebe, was aus ihm strömt. Aus jeder Pore von unserem Vater strömt diese Liebe. Und ihr liegt in seinen Armen. Ihr liegt in seinen Armen. Und ihr habt wirklich ja dieses Ohr an seiner Brust. Und er liegt in diesen starken Armen, weil wir haben auch gehört, dass unser Gott stark ist, dass unser Gott groß ist, dass unser Gott den Sieg hat. Ja, er hat gesiegt und er sitzt auf diesem Thron im Sieg. Und du bist mit deinem Vater auf diesem Thron im Sieg. Und du liegst da wirklich komplett entspannt. Es ist Frieden. Es ist Frieden. Es ist Frieden. Und du bist genauso hell, du bist Licht, du bist weiß und da ist auch gar nichts mehr, gar kein Dunkel an dir oder gar keine Sünde. Wenn du wirklich Jesus um Vergebung gebeten hast, dann ist da nichts mehr. Dann kannst du in diese Arme kommen, da hält dich nichts mehr zurück, um zu deinem Papa zu kommen. Da ist nichts mehr. Und ich habe gesehen, dass Jesus wirklich dann neben diesem Thron steht und die, ja, die Hand auf dich legt und ja. Und der Heilige Geist liegt auf dir drauf wie auf so eine Decke. Das heißt, er deckt dich zu, wirklich. Es ist Frieden. Es ist Ruhe. Und an der Position ist unsere Position. Nirgendwo sonst. Und ich habe auch gesehen, dass dann weiter weg von diesem Thronbereich wird es dann dunkel. Und dann sind so Höllenhunde, die so schnappen und so knurren. Aber da, wo du bist, sind die nicht. Da kommen die gar nicht hin. Die kommen gar nicht hin an diese Position, in den Armen deines Papas kommen die nicht hin. Die haben gar keine Chance, egal wie sie knurren, egal wie sie bellen, egal wie groß und furchtbar sie ausgucken, sie kommen da nicht hin. Wenn du diese Position in den Armen deines Papas nicht verlässt, kommen die nicht an dich ran. Egal was du hörst, egal wie laut sie bellen oder knurren, sie kommen nicht an dich ran. Und das ist wirklich dieser Sieg, den Jesus für dich vollbracht hat. Aber du musst wirklich, was du tun musst, ist dich entscheiden, dass du dich in diese Arme begibst. Weil sobald du deine eigenen Werken nachgehst, gehst du von diesen Armen raus. Und dann gehst du näher an die Dunkelheit und dann versuchst du deine eigenen Sachen rumzugrusteln und zu klären und zu machen. Aber du verlässt deine Position in diesen Armen. Und ja, und dann wird's natürlich seltsam und unruhig und ungemütlich und komisch. Aber bleib wirklich bei deinem Papa. Und die Amerikaner sagen beim Übergabegebet immer gern, I surrender all. Und ich gebe wirklich alles hin. Du musst dich entscheiden, alles hinzugeben. Ich kapituliere komplett vor meinem liebenden Vater. Ich kapituliere komplett. Ich gebe ihm jeden Bereich meines Lebens. Jeden Bereich meines Lebens. Und dann kannst du immer in diesen Armen bleiben, wenn du alles gibst. Du musst dich entscheiden, alles zu geben. Deinem Papa in jedem Bereich deines Lebens zu vertrauen, weil er hat den besten Plan für dich. Und du kannst es gar nicht, wie wir es heute schon gehört haben, du kannst es gar nicht aus dir selber rausmachen. Das geht gar nicht. Sondern du musst es aus ihm, aus dem Frieden, aus der Liebe, aus der Ruhe, aus der Geborgenheit von seinen Armen, kannst du deine Sachen machen. Oder macht er es auch für dich, mit uns zusammen. Aber verlass diesen Ort nicht. Und wenn irgendwas aufstehen will in deinem Leben, wenn irgendwas dich in Unruhe bringen will oder ja, dich stören will, dann geh wirklich zurück an den Ort. Mach deine Augen zu und komm zurück in diese Arme des Vaters. und nichts wird, ja, nichts wird wirklich passieren, weil du im Schutz bist, weil du in den Armen deines Vaters bist. Und du wirst dann nie wieder rausgehen. Und wenn wir von dieser Erde gehen werden, dann werden wir genau da dann sein, in den Armen des Vaters. Für immer. Amen. Ja, Amen. Weißt du, es ist, wir sind geschaffen von Gott und wir sind zu Hause in diesem himmlischen Raum. Weißt du, das ist unser Leben, dieser himmlische Ort. Ich meine, wir sind physisch hier auf der Erde, aber wir sind zu Hause im Himmel. Und weißt du, wenn du im Himmel zu Hause bist, dann kannst du dich hier auf der Erde bewegen, wo du willst. Du bist immer zu Hause im Himmel. Ja? Ob du, weißt du, ob du morgens aufstehst und am Frühstückstisch sitzt oder ob du bei der Arbeit bist oder egal wo du bist. Weißt du, unser Zuhause ist der Himmel. Unser Zuhause ist der Himmel. Und ich glaube, das kam mir jetzt gerade einfach. Gott möchte eben, dass wir uns ihm hingeben und er möchte, dass wir wirklich in diesem Zuhause uns immer aufhalten. Weil dieses Zuhause, weißt du, es ist, wir sind ja, ich meine, Jesus hat es uns vorgelebt, ja. Er war wirklich im Himmel, er kam auf diese Erde, aber weißt du, er war immer verbunden mit dem Himmel. Und genauso ist es uns ja möglich. Das ist ja das, was Jesus wieder gemacht hat, diese Verbindung wieder zum Vater. Das ist das, was wir zur Verfügung haben. Wir können immer verbunden sein, wir können uns immer ernähren aus diesem himmlischen Bereich, wenn wir hier auf der Erde sind. Ja, wenn wir Heilung brauchen, weißt du, dann nehmen wir uns Heilung, ja. Wenn wir Frieden brauchen, dann ist Frieden da. Wenn wir Liebe brauchen, ist Liebe da. Wenn wir Freude brauchen, ist Freude da. Diese Kräfte der himmlischen Welt, sie stehen uns zur Verfügung. Und zwar egal eben, wo wir uns hier auf Erden bewegen. Egal, wo wir sind, ja. Weißt du, ich dachte mir, menschliche Gefühle, weißt du, wenn du, ich dachte mir so in Bezug auf Zeit, ja, ich meine, Zeit ist relativ, ja, hat Albert Einstein schon festgestellt, ja, Zeit ist relativ, ja, und weißt du, wenn du deine Seele betrachtest, ja, und du siehst einfach, wenn sie irgendwelche Gefühle hat, ja, ich meine, wer von euch kennt das, war mal verliebt oder ist immer noch verliebt, weißt du, die Zeit scheint still zu stehen. Ja, also die Zeit, was weißt du, sie, ja, sie steht, ja. Und anderes Gefühl, weißt du, wenn du in einer Situation bist, wo du Angst hast, ja, weißt du, dann steht die Zeit irgendwie auch still, aber halt auf eine schlechte Art und Weise, ja, weißt du, Sekunden kommen dir vor wie Tage, ja, was auch immer, ja. Also das sind Gefühle, weißt du, ich meine, die Zeit hier auf Erden, weißt du, sie läuft immer weiter, aber gefühlt ist es einfach anders, ja. Und, weißt du, und ich glaube, dass wir, wenn wir in dieser himmlischen Dimension sind, weißt du, dann ist es eben auch so, dass Zeit auch relativ ist, ja. Und dann ist es wirklich so, dass wir uns Dinge, und wir erleben das ja teilweise, dass wir uns Dinge wirklich aus diesem himmlischen Bereich herunterholen können, weißt du, ins Jetzt. Und eben auch Dinge, weißt du, warum beten wir manchmal einfach, um in der Zeit wirklich zurückzugehen, weil das geht. Im Geist ist das möglich, ja. Du kannst wirklich in der Zeit einfach jemanden zurücknehmen, ja, wo Beschwerden noch nicht da waren oder irgendwas halt noch nicht vorhanden war, weißt du. Im Geist ist das möglich, weil da halt die Zeit relativ ist, ja, weil im Himmel ist immer jetzt, ja. Im Himmel ist immer jetzt, ja. Und das glaube ich, weißt du, können wir auch immer mehr erkennen, weißt du, dieses Leben im Hier und im Jetzt. Dieses Leben verbunden mit ihm, weißt du, dieses Leben, wo, wo es nicht mehr drauf ankommt, weißt du, was war gestern oder was wird morgen sein, ja? Weißt du, Sorgen, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein, was wird auf dieser Welt noch alles passieren, weißt du, sondern dieses Leben im Hier und Jetzt, wenn du verbunden bist mit deinem Vater, wenn du wirklich in dieser Gemeinschaft bist mit ihm, da kann um dich rum passieren, was will. Da kann um dich rum passieren, was will. Und dann kannst du aber gleichzeitig derjenige sein, der diese Substanz aus dem Himmel hier auf diese Erde runterzieht und sie verströmt in deinem Umfeld. Weißt du, dann sprechen dich vielleicht Leute an und sagen, hey, weißt du, du bist immer so im Frieden, du hast immer so eine Ruhe. Weißt du, andere regen sich auf oder was weiß ich, sind nervös oder was auch immer sein mag. Aber sie schauen dich an und sagen, hey, weißt du, du hast immer so einen Frieden oder du bist immer so gut drauf, Manuela. Du bist immer so gut drauf. Ja. Ja, das sind alles Kräfte des Himmels, die uns zur Verfügung stehen. Wenn wir es lernen und wenn wir wirklich im Hier und Jetzt einfach leben. Ja. Verbunden mit ihm. Dann haben wir angezapft, ja. Und wir können uns diese Dinge einfach aus dem Himmel greifen und können sie fließen lassen, ja. Und das ist schon auch immer mal wieder dran, sich das bewusst zu machen. Das kannst du gerade machen, ja. Kannst dir ziehen, was du gerade brauchst, ja. Wenn du einfach sagst, Herr, ich brauche einfach gerade mehr Freude, ja. Ich bin einfach in letzter Zeit vielleicht ein bisschen, ja, freudlos geworden, weißt du, dann zieh dir die Freude. Ich sag dir, Freude ist immer eine sehr gute Sache, ja. Du kannst nicht genug Freude haben, ja. Also zieh dir einfach das, was du brauchst, weißt du. Du hast auch schon gehört, es steht uns alles zur Verfügung. Weißt du, wir sind in diesem Fluss drin. Wir leben an diesen himmlischen Orten, wo uns all das zur Verfügung steht. Amen. Amen. Ich glaube, dass es wichtiger ist, wie je zuvor in der Liebe von Jesus zu bleiben. In der Liebe von Jesus zu bleiben. Und in dieser Zeit, wo wir jetzt reingehen, wenn wir jetzt auf die Straßen gehen und wenn wir da sind, wo Gott uns gesetzt hat, dass wir einfach die Herzen, in die Herzen von den Menschen einfach reinschauen und gucken, was sie brauchen. Einfach reinschauen, und das muss nicht immer irgendwas total Großes sein, was wir da machen, sondern manchmal ist es einfach nur eine Berührung oder ein Wort, was wir ihnen mitgeben können, oder einfach Liebe, das ist das Wichtigste, dass wir die Menschen lieben, und das wird immer wichtiger werden jetzt. Wenn wir dieses Jahr jetzt auf die Straße gehen und du hast so viele Sachen organisiert, da sind so viele verletzte Herzen, und die kommen auch immer mehr jetzt zu uns in die Gemeinde hinein. Wir sehen das immer mehr, und das ist eigentlich, was auch eben schon gesagt wurde, die Liebe ist das Stärkste, das Größte. Und dieses Feuer der Liebe, was freigesetzt worden ist, auch jetzt in diesen Konferenzen, auch da, wo der Joshua da war, das brennt die ganze Zeit jetzt schon in uns so drin. Und ja, lasst das einfach raus, wenn ihr da seid, wo ihr morgen hingeht, dann lasst es einfach raus. Lasst es raus und umarmt irgendjemanden, geht zu ihm hin, und ihr müsst da nicht irgendwas Großartiges zu den Leuten sagen, sondern, oder auch einfach das, was man sieht. Dass man halt einfach, ja, dass das volle Programm einfach mal jemanden sagt. Auch das, was der Philipp jetzt am Sonntag gesagt hat, das hat mich auch so total begeistert, dass er gesagt hat, direkt ins Herz einfach zu sagen, Jesus ist der Herr. Und ja, das predige ich mir gerade auch selber irgendwie. Aber das ist das, worauf es jetzt ankommt, einfach, dass wir ja mutig vorangehen und ja einfach die Liebe fließen lassen. Die Liebe fließen lassen zu und auch zu der jungen Generation. Das ist, finde ich, auch so wichtig, dass wir sie jetzt auch aufbauen, dass wir sie hochziehen und auch wenn wir auf der Straße sind, auch mal zu gucken, ja, wo braucht die junge Generation jetzt halt diese, es braucht so viel Vaterschaft und Mutterschaft einfach auch, diese Leitung, wo die jungen Leute nicht haben, das ist auch total wichtig. Und ja, lasst uns das einfach raushauen. Einfach raushauen und ich finde das auch einfach schön, wenn wir hier so zusammen sind als Familie einfach, also so Familie Gottes. Kommen so zusammen und freuen uns. Und ich bete jetzt einfach nochmal dafür, Vater, lass deine Liebe, die du schon ausgegossen hast, jetzt dieses Feuer der Liebe nochmal total auf uns alle kommen. Wir öffnen unsere Herzen jetzt für dich, Herr, dass dieses Feuer der Liebe komplett uns erfüllt von Kopf bis Fuß, dass wir hier rausgehen wie brennende Fackeln aus Liebe, die nichts anderes mehr können, als die Menschen zu lieben, zu umarmen, dass wir ja vollgestopfte Liebesriesen sind, die auf die Straßen hinausgehen und einfach alles und jeden mit deiner Liebe umschließen. Lass deine Liebe wirklich auch hier aus diesem Gebäude herausfließen und auch wenn die Leute hier reinkommen, dass sie das sofort spüren, dass es ein Haus der Liebe ist. Ein Haus der Liebe. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ein Haus der Liebe. Amen. Halleluja. Wow. Halleluja. Ich hatte so einen Vers, über den habe ich heute den ganzen Tag schon immer wieder nachmeditiert. Und zwar steht er in Johannes 8, Vers 12. Hör das. Johannes 8, Vers 12, da heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und hier irgendwas so in mir hat, als ich das gelesen habe, sofort darauf angesprungen, habe gesagt, ja Herr, das will ich haben. Ich will das Licht des Lebens haben. Wie von euch wollen das Licht des Lebens haben? Und jetzt kommt einfach Jesus und sagt eigentlich im Grunde genommen, es ist unendlich einfach, das Licht des Lebens zu haben. Du musst einfach nur mir nachfolgen. Du musst einfach nur mir nachfolgen. Und dann habe ich im zweiten Schritt darüber nachgedacht, was es heißt, wenn er sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Er sagt ja nicht, in dem Zusammenhang sagt er nicht, wer an mich glaubt, wird das Licht des Lebens haben, sondern er sagt hier, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, es geht nicht nur darum, an ein Dogma zu glauben, es geht nicht nur darum, an ihn zu glauben, es geht nicht nur darum zu glauben, dass er die Liebe ist oder dass er der Herr ist oder dass er der Sieger ist oder dass er auferstanden ist, sondern es geht tatsächlich darum, ihm nachzufolgen. Was heißt es, ihm nachzufolgen? Was ist der Kern von Nachfolge? Der Kern von Nachfolge ist eine Beziehung zwischen Meister und Jünger. kannst bei Jesus sehen. Sie haben ihn Meister genannt, sie waren die Jünger. Was bedeutet es, dass sie die Jünger waren und er der Meister? Es ist ganz einfach, die Beziehung beruht auf einer ganz einfachen Grundlage. Nämlich, die Jünger wollen so sein wie der Meister. Das ist das Prinzip von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht einfach nur, okay, ich dab ihm hinterher. Sondern Jüngerschaft, naja, weißt du, die Jünger waren nicht einfach nur dabei und sie haben einfach nur so zugekommen und gesagt, ja, interessant, was der Meister so macht. Sondern Nachfolge hieß, Jüngerschaft hieß, sie wollten um alles in der Welt sozusagen, wollten sie so sein wie Jesus. Sie wollten sich von ihm prägen lassen. Das heißt mit anderen Worten, Jüngerschaft bedeutet oder Nachfolge bedeutet eigentlich Identifikation. Ja? Paulus hat es zu den Korinthern, glaube ich, war es, hat er gesagt, imitiert mich so, wie ich Christus imitiere. Das heißt, seid so wie ich bin wie Christus. Das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, das heißt, wer immer mehr so wird wie ich, der wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, indem du diesen Prozess gehst in diesem Leben, der Nachfolge, weil es ist ja ein Prozess. Ja, Petrus hat sich irgendwann mal entschieden, Jesus nachzufolgen, aber der hat nicht geahnt, was das alles bedeutet. Ja, das hat sein ganzes Leben umgekrempelt und es ging nicht nur 3 Tage oder 5 Wochen oder nicht mal nur 3 Jahre, sondern es ging ja lebenslang, weil Jesus ist auferstanden und dann ging es weiter. Kurz war mal eine kleine Unterbrechung, 3 Tage lang, aber dann ging es schon wieder weiter. Und sein Leben lang wurde Petrus und die ganzen anderen Jünger natürlich auch, wurde immer mehr verwandelt, so zu sein wie Jesus. Und in diesem Prozess, sagt Jesus, haben wir immer das Licht des Lebens. Willst du immer das Licht des Lebens haben? Dann schau drauf, dass du immer dich danach ausstreckst, immer mehr so zu werden wie Jesus. Und dann habe ich mir als nächstes gefragt, was heißt es? Was heißt es, so zu werden wie Jesus? Und ich hatte 2 Punkte, die mir so einfach groß geworden sind. 2 Punkte. Das eine, so werden wie Jesus bedeutet, so zu lieben wie Jesus. Nicht irgendeine Liebe. Jesus hat nicht einfach nur gesagt, liebt einander. Johannes 13, Vers 34. Sondern er hat gesagt, liebt einander so, wie der Bruder sowieso, die Schwester sowieso liebt. Nein. Oder so, wie es in den Rosamunde Pilcher-Filmen vorkommt. Nee. Sondern er hat gesagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Was heißt es? Worin hat sich seine Liebe gezeigt? Hingabe, genau. Hingabe. Hingabe. Er hat gesagt, größere Liebe hat niemand als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das heißt, Hingabe ist der Ausdruck der Jesus-Ähnlichkeit. Indem du dich hingibst, und zwar hingibst an Jesus, aber damit auch hingibst an die Menschen, hingibst an die Menschen, die in Finsternis sind. Wir haben es heute Abend schon ein paar Mal gehört. Die Menschen, die auf der Straße sind, die Menschen, die um dich herum sind, die Menschen, denen du einfach begegnest. Manchmal begegnest du Menschen und du schaust in ein Gesicht und du denkst, boah, was für eine Finsternis schaut mich da an. Aber weißt du was? Das Licht der Welt ist in dir. Der Größere ist in dir. Du bist der Finsternisverwandler. Und indem du dich hingibst und sagst, ja Herr, ich bin hier auf dieser Erde, um die Finsternis dieser Welt in Licht zu verwandeln. Indem du das sagst, liebst du, so wie Jesus liebt. Amen. Indem du dich dafür hingibst, dass Menschen von Krankheit zu Gesundheit kommen, dass Menschen von Verlorenheit zur Errettung kommen, dass Menschen von Angst zu Freiheit kommen, dass Menschen von Zwängen und psychischen Problemen in die Freiheit geführt werden. Ja? Indem du dich dafür hingibst, dass Menschen einfach aus der Finsternis zum Licht kommen, liebst du. Amen. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Also Liebe ist nicht einfach nur ein gutes Gefühl. Oh, in der Gemeinde, so in der Familie ist es so schön, sich zu lieben. Oh, Schnucki, Schnucki, Schnucki, überall, auf allen Seiten. Ja, ich meine, das ist gut, verstehst du? Ist ja schön, ist ja super, dass wir uns lieben. Als Familie Gottes sollen wir uns lieben. Aber die Liebe, von der Jesus spricht, ist nicht nur ein gutes Gefühl untereinander, sondern die Liebe, von der Jesus spricht, bedeutet immer wieder neu die bewusste Entscheidung, uns hinzugeben für die, die noch in der Finsternis sind. und Sinn zu geben, auch natürlich für unsere Brüder und Schwestern, wo sie mit Finsternis angegriffen sind, uns hinzugeben, damit Menschenleben verändert werden, damit sein Reich gebaut wird. Und das Zweite, was er mir gesagt hat, und das gehört eigentlich zusammen, das Erste ist die Liebe, die Hingabe. Und das Zweite ist, im selben Bewusstsein wie Jesus zu gehen. Weil wie verwandelst du Finsternis in Licht? Indem du dir bewusst bist, dass tatsächlich der Stärkere in dir ist und dass tatsächlich die Salbung Gottes auf dir ist, die Power hat, um Finsternis in Licht zu verwandeln. Amen. Also Jesus hat gesagt, und indem er das gesagt hat, wollte er letztendlich, dass am Ende alle seine Jünger genau das Gleiche sagen können. Er hat nämlich gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu hat er mich gesalbt? Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Dafür ist der Geist des Herrn auf mir. Sag mal, der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat. Halleluja. Armen gute Botschaft zu verkünden. Gefangenen Freiheit auszurufen. Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Sag mal, die Power Gottes, um Finsternis in Licht zu verwandeln, ist auf mir. Amen. Wie es der Philipp am Sonntag wieder gesagt hat, habe ich auch schon öfters gepredigt, ja, die Salbung Gottes in dir ist für dich und die Salbung Gottes auf dir ist für die Menschen. Amen. Und Liebe und Bewusstsein dessen, was auf uns ist, gehören zusammen. Weil sonst kannst du wieder niemand helfen. Sonst kannst du dich zwar vor Liebe verzehren, danach, dass Menschen aus der Finsternis zum Licht kommen. Aber wenn die Salbung Gottes nicht auf dir ist, dann ist nicht die Power da, um tatsächlich Finsternis in Licht zu verwandeln. Aber ich sage dir auch etwas, die Power Gottes ist nicht einfach so, dass einfach Gott sagt, okay, auf dem ist die Power Gottes und auf dem ist nicht so die Power Gottes. Nein, der Punkt ist sehr stark der, wie sehr folgst du Jesus nach? Das heißt, wie sehr machst du dir bewusst, dass dieselbe Power, die auf ihm ist, auch auf dir ist? Weil Nachfolge heißt, so zu werden immer mehr wie er. So zu sein wie er. Dieselbe Salbung, dieselbe Power, dieselbe Autorität. Mit derselben Autorität, mit der Jesus aufgetreten ist, mit derselben Autorität trittst du auf. Halleluja. Oh, glory. Preis den Herrn. Weißt du, da ist kein Raum für Minderwertigkeit. Weißt du, der Punkt ist der, da ist kein Raum der Minderwertigkeit in Bezug auf die Finsternis dieser Welt. Weil die Finsternis dieser Welt hat eine Eigenschaft. Sie versucht dich immer einzuschüchtern. Sie versucht dir immer zu sagen, dass sie größer ist, dass sie stärker ist und dass du gegen sie nichts ausrichten kannst. Das ist nun mal so, das hat die Finsternis so an sich, weil sie ist einfach Finsternis. Das ist einfach ihr Wesen. Aber weißt du, du musst dir bewusst sein, dass der Größere in dir lebt. Und du musst dir bewusst sein, dass die stärkere Power und die stärkere Salbung auf dir ist. Amen. Und dass du alles hast, was es braucht, um die Finsternis dieser Welt zu verwandeln. Du hast es. Weißt du, du hast alles. Alles ist auf dir, um Krankheit in Gesundheit zu verwandeln. Alles ist auf dir, um Menschen Wunder zu bringen, wo sie Wunder brauchen. Alles ist auf dir, um Menschen Freude zu bringen, wo Traurigkeit war. Alles ist auf dir, um Menschen Freiheit zu bringen, wo Depression war. Es ist auf dir, der Geist des Herrn ist auf dir. Oh, Halleluja. Oh, komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Ich glaube, wir müssen uns das mal bewusst machen zum Schluss. Halleluja. Weil weißt du, alles entscheidet sich daran, wenn du morgen zu deiner Arbeit gehst, wenn du morgen spazieren gehst, Menschen begegnest. Alles entscheidet sich daran, wenn sie dir begegnen, wem sie dann begegnen. Und je mehr sie Jesus begegnen, umso besser ist es für sie. Und Jesus, Was hatte Jesus? Jesus hatte eine Entschiedenheit der Liebe, sich hinzugeben, sich Zeit zu nehmen, Kraft zu investieren, Gebet zu investieren oder Dienst zu investieren, einfach um Menschen aus der Finsternis zum Licht zu bringen. Und gleichzeitig war er sich voll und ganz dessen bewusst, dass er alles hat, was es braucht. Halleluja. Oh, Halleluja. Und Vater, ich bete jetzt hier für jeden Einzelnen heute Abend hier und auch über jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Vater, ich bete heute Abend um eine Zuteilung dieses Bewusstseins, Herr. Wir haben heute Abend schon viel über das Herz Gottes gehört, über die Liebe gehört, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir wirklich mit dieser Identifikation, mit deinem Herzen der Liebe leben dürfen, Herr. Danke, Herr, dass du uns immer wieder neu wirklich auch diese Entschiedenheit gibst und diese Klarheit gibst, wofür wir hier auf dieser Welt sind, Herr. Wir sind nicht hier, um uns selber zu drehen, Herr. Wir sind nicht hier, um uns selber zu gefallen und einfach damit es uns selber immer besser geht, Herr, nur. Sondern wir sind hier, um uns hinzugeben an die Menschen und um ihre Finsternis in Licht zu verwandeln, Herr. Und dafür geben wir uns immer wieder neu hin. Jeden Tag neu. An die Menschen, die du uns jeden Tag schickst und mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Genau an die Menschen. Nicht an irgendjemand Imaginäres, sondern an die, denen wir begegnen, Herr. Denen geben wir uns hin, um ihre Finsternis in Licht zu verwandeln. Und gleichzeitig, Vater, danke ich dir, Herr, dass du uns heute Abend wirklich eine neue Zuteilung des Bewusstseins dessen, der auf uns ist, gibst, Herr. Ein neues Bewusstsein der Kraft des Heiligen Geistes, der Person des Heiligen Geistes auf uns, in uns und um uns herum, Herr. Danke, Herr, dass du uns ein Bewusstsein gibst heute Abend, Herr. Dass der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Danke, dass du uns ein Bewusstsein gibst heute Abend, Herr. Dass alles auf uns ist, was es braucht, Herr, um jeder Not zu begegnen und jede Macht der Finsternis zu besiegen, Herr. Danke, Herr, für dieses Bewusstsein heute Abend hier. Danke, Herr, dass du mit diesem Bewusstsein ganz neu auf jeden Einzelnen jetzt kommst, Herr. Oh, auf jeden Einzelnen, Herr. Oh, auf jeden Einzelnen, Herr. Oh, auf jeden Einzelnen, Herr. Auf jeden Einzelnen, Herr. Danke, Herr, für dein Bewusstsein, Herr. Jesus. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der Geist des Herrn ist auf dir. Der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich gesalbt hat. Halleluja. Der Geist des Herrn ist auf dir. Danke, Herr, für eine Zuteilung. Eine Zuteilung dieses Bewusstseins, Herr. Danke für eine Zuteilung dieses Bewusstseins, Herr. Danke für eine Zuteilung dieses Bewusstseins, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft, für Zeichen und Wunder, Herr. Danke, Herr. Der Geist des Übernatürlichen, der Geist der Kraft, Herr, der Geist der Liebe, der Geist der Besonnenheit, der Geist der Stärke, Herr. Oh, er ist auf jedem Einzelnen hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Auf jedem, der über Livestream zuschaut, danke, dass du jedem, der über Livestream zuschaust, gerade jetzt einen Touch gibst, Herr. Oh, einen neuen Touch des Bewusstseins, wer wir sind in dir, Herr. Halleluja, was wir haben, Herr. Halleluja, Herr. Oh, der Mantel, der auf uns ist, ist derselbe Mantel, der auf dir war, Jesus. Dieselbe Autorität, die du vom Vater bekommen hast, die hast du uns gegeben, Herr. Oh, dieselbe Liebe, die du vom Vater bekommen hast, die hast du uns gegeben, Herr. Danke, Herr, dass wir in diesem Geist der Liebe und der Kraft und diesem Geist der Vollmacht und der Autorität gehen dürfen, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Jesus. Halleluja. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Bewusstsein. Bewusstsein, Diana. Bewusstsein. Bewusstsein. Er ist auf dir. Er ist mit dir. Nichts und niemand kann dich stoppen. Da ist Freiheit im Geist. Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund. Halleluja. Da ist Freiheit im Geist, die Kraft Gottes weiterzugeben. Da ist Autorität, da ist Sieg über jede Macht der Finsternis. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass jemand zuschaut über Livestream und du heißt Dirk mit Vornamen Dirk. Und Dirk, Gott sagt dir auch nochmal ganz persönlich zu, du hast diese Autorität. Du hast diese Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts wird dir schaden. Du schaust zu, gerade jetzt aktuell. Schreib mir gleich eine E-Mail zur Bestätigung, wunder@glorylife.de. Da ist diese Bestätigung von Gott, der Geist des Herrn ist auf dir und er hat dir Autorität gegeben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und du brauchst es, du musst es hören. Halleluja. Und du weißt auch warum. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Oh, ihr Lieben, wer von euch möchte kurz ein Zeugnis weitergeben, wo du einfach Jesus erlebt hast, wo du ihn weitergegeben hast, wo du sein Leben weitergegeben hast? Okay, Marina, wo einfach er durch dich gewirkt hat. Du hattest dienstags mal ein Wort für mich, dass ich, wenn ich so in der Arbeit oder auch so, dass ich Gunst habe und bei den Kunden und dass Zeichen und Wunder geschehen und dass es leicht sein wird und so. Und dann habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht, bin einfach los. Und die Türen sind, die sind wirklich offen. Also wo ich hingehe, kann ich das Evangelium verkünden, die Leute sind offen und konnte auch Hände auflegen. Bei eurem Kunde ist mir's richtig aufgefallen, die hat dann richtig gewartet, dass sie mit mir rausgehen kann. Und dass sie dann, das war in einer Schule, und habe dann auch die Hände aufgelegt auf die Füße. Ich habe jetzt halt die Leute noch nicht nochmal getroffen oder so, aber ich gebe, ja genau. Und eure Sache war echt der Hammer. Ich habe mal einen Kunde gehabt und da habe ich am Anfang gleich Fehler gemacht und so. Und dann wollte ich immer, also ich bin trotzdem einmal im Monat immer hingegangen und habe gedacht, ich überwinde und ich gehe trotzdem, bin mir zwar ganz komisch vorkommen und sonst war auch immer eine angespannte Situation. Und jetzt war ich bei dem Kunde vor ein paar Tagen und ein Handy auch was gekauft und so, und es war da schon offener und das war kurz vor Mittag. Und dann war das echt okay, dann bin ich in der Mittagspause in irgendein Gasthaus gegangen, in einem ganz anderen Ort, wo ganz anders. Und dann gehe ich in den Gasthof da rein und da steht schon das Auto, das Geschäftsauto von denen dort, gell. Und dann bin ich da rein in den in die Gaststätte. Und dann sagt die zu mir, oh, da ist alles voll, aber da um die Kurve rum, da würde zwei Herren sitzen und da soll ich doch hinsitzen, gell. Und ich so, ja, Ding, und laufe ich da rum, dann war das der Kunde und ich, oh, und da bin ich da also nachgesessen, wir haben wirklich ein super Gespräch gehabt, das ist jetzt ganz anders aufgelockert, und dann wollte ich also zahlen, weil die Bilder gehen musste, und wollte dann mit Karte zahlen, und dann hat die Frau gesagt, ja nee, mit Karte können sie bei uns nicht zahlen. Und ich, was mache ich jetzt? Jetzt haben die mir auch noch eingeladen, und dann haben sie gesagt, sie wollten mich sowieso einladen, und ich sei ja so nett, wenn ich immer komme und so, gell. Und habe ich dann komplett verwandelt, weil wollte da nie hingehen, weil das immer so ein bisschen angespannt war, und jetzt ist das ganz, ganz anders und ist wirklich der Papa. Genau. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. So gut. Du wolltest auch noch was erzählen. Und zwar, ich arbeite im Kindergarten in einem städtischen und darf da ja eigentlich nicht so öffentlich über den Glauben erzählen. Und ich habe 5 Jahre alt, der hatte Bauchschmerzen gehabt. Und ich habe gesagt, du, ich kenne eine Geheimwaffe. Und das ist das Sprachengebet. Also ich habe nicht Sprachengebet genannt, sondern bei den Kindern genannt, das ist Geheimsprache. Und dann haben wir uns unterhalten. Und ich habe dann gesagt, Shaka Baba Baba Shika Baba. Und er so, Hocha Baba Shi Baba. Und ich sag zu ihm, immer wenn du was hast oder wenn du traurig bist oder jetzt, wie gesagt, die Bauchschmerzen, dann sprechen wir das zusammen. Und das haben wir dann gemacht. Später fragte ich ihn, ist das weg? Und er sagte, ja, das ist weg. Und jetzt machen immer mehr Kinder mit. Und der eine, der kommt jetzt immer, 3 Jahre, der kommt jetzt immer, Waschika, baba, baba. Und die anderen Kinder, was sagst du denn? Ich sag, das ist eine Geheimsprache, die kannst du auch haben. Also die stecken sich alle... Halleluja. Das erinnert mich an Bruder Jün, wie er im Gefängnis die Leute geheilt hat, einfach indem er sie alle zusammen hat sagen lassen, Halleluja. Und dann waren sie gesund. Preis den Herrn. Halleluja. So gut, ja, wir haben einige Berichte auch von den Gloryhäusern wieder, was alles an Wundern passiert. Das ist wirklich, wirklich so stark, was alles passiert. Preis den Herrn. Hier zum Beispiel ein Gloryhaus-Teilnehmer hatte Schmerzen mit Vereiterung im linken Ohr. Wir beteten für ihn. Am nächsten Tag ging es ihm schon besser. Die Schmerzen verschwanden und die Vereiterung hörte dann auch auf. Halleluja. Preis den Herrn. Hier, das ist für jeden von euch, der Geld verliert. Ein Gloryhaus-Teilnehmer verlor einen 50-Euro-Schein, der ihm aus der Hosentasche gefallen war. 5 Wochen später fuhren er und seine Frau mit dem Auto zu einem Ort, an dem sie spazieren gehen wollten. Und als sie die Autotür öffneten, wehte ein starker Wind einen 50-Euro-Schein vor die Füße des Gloryhaus-Teilnehmers. Das ist nicht stark. So stark. Halleluja. Wow. Hier, das ist auch stark. Eine 84-jährige Frau hatte Probleme mit dem Darm und Schwächegefühl. Gott hat sie nach Gebet von einer Gloryhaus-Teilnehmerin geheilt. Ihre ganze Familie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Stark, hä? Hammer. Ja, Zeichen und Wunder. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werden sie nicht glauben. Wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Halleluja. Jetzt mal noch, wo haben wir das? Genau, von euch im Gloryhaus. Von der Harmonie. Bei euch sind noch ein paar Sachen passiert. So, hier habe ich den. Halleluja. Willst du es erzählen? Was war denn das? Okay, dann lese es dir vor. Schreibt ihr, wir beteten für eine Frau, welche ihre linke Hand durch einen Sturz verletzt hatte. Starke Schwellung, Rötung, klopfender Schmerz, Bewegungseinschränkung. Sie wurde durch Gebet geheilt. Ja, willst du noch was dazu sagen? Ich sage jetzt dazu nur noch eins. Ja? Was ich heute erlebt habe, das war wieder bei der Frau und ihrem Mann. Und die haben eine Katze und die hat schon eine Nacht nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Und die waren einfach nur noch so traurig und so bedrückt, ja. Es war einfach ihr Lieblingstier und die haben das Tier schon von klein an. Und dann habe ich innerlich eigentlich nur so für die Katze gebetet, aber nicht wegen der Katze, sondern wegen dem Ehepaar. Dass die getröstet und ermutigt werden. Und was war? Also die Katze, ich muss dazu sagen, die ist immer in der Ecke gesessen, hat nichts mehr gemacht. Dann kam die Frau, hat gesagt, sie bewegt sich nicht mehr und war ganz fertig. Ich bin hingegangen, habe geguckt. Aber als ich dann bei der Katze war, da hat die angefangen, sich zu bewegen und schön zu gucken. Und den Kopf bewegt und plötzlich ist die Katze aufgestanden, rumgelaufen, als ob nichts wäre. Und dann habe ich ihr sogar nur Leckerli geben sollen, weil sie hat ja nichts mehr gegessen gehabt schon lange. Und jetzt hat sie sogar das Leckerli gegessen und alle waren glücklich. Okay. Und dann habt ihr noch für jemanden gebetet, Schmerzen durch eingewachsene Zehennägel und Bauchschmerzen und Schlaflosigkeit. Alles weg durch unser Gebet. Halleluja. Preist den Herrn so stark.